weiter so, mein Junge, das machst du sehr gut. Wenn du Garn nun erledigt hast, können wir endlich wieder fischen gehen.